Erster, ein Mann von Levi heiratete eine Frau von Levi. Zweiter, die Frau bekam ein Baby. Es war ein Junge. Er war schön. Sie versteckte ihn 3 Monate lang. Dritter, sie konnte ihn nicht länger verstecken. Sie machte einen Korb aus Schilf. Sie machte ihn dicht mit Teer. Sie legte das Kind hinein. Sie stellte den Korb in den Nil. Vierter, seine Schwester wartete in der Nähe. Sie wollte wissen, was passiert. Fünfter, die Tochter des Pharao kam zum Nil. Sie wollte baden. Sie sah den Korb im Schilf. Sie schickte ihre Dienerin. Die Dienerin holte den Korb. Sechster, sie öffnete den Korb. Ein Baby weinte darin. Sie hatte Mitleid. Sie dachte, das ist ein hebräisches Kind. Siebter, die Schwester fragte die Tochter des Pharao. Soll ich eine hebräische Frau holen? Sie kann das Baby stillen. Achter, die Tochter des Pharao sagte, ja, geh. Das Mädchen ging. Sie holte die Mutter des Babys. Neunter, die Tochter des Pharao sagte zur Mutter, nimm das Baby. Stille es für mich. Ich bezahle dich dafür. Die Frau nahm das Baby. Sie stillte es. Zehnter, das Kind wurde groß. Die Mutter brachte es zur Tochter des Pharao. Sie nahm ihn als ihren Sohn an. Sie nannte ihn Mose. Sie sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Elfter, Mose war erwachsen. Er ging zu seinem Volk. Sie mussten hart arbeiten. Er sah einen Ägypter. Der Ägypter schlug einen Hebräer. Zwölfter, Mose sah sich um. Niemand war da. Er tötete den Ägypter. Er versteckte ihn im Sand. Dreizehnter, am nächsten Tag ging Mose wieder hinaus. Er sah 2 Hebräer streiten. Er fragte den, der schlug, warum schlägst du deinen Freund? Vierzehnter, der Mann sagte, wer machte dich zu unserem Chef? Willst du mich auch töten? Mose bekam Angst. Er dachte, alle wissen es jetzt. Fünfzehnter, der Pharao hörte davon. Er wollte Mose töten lassen. Mose floh vor dem Pharao. Er ging ins Land Midian. Dort setzte er sich an einen Brunnen. Sechzehnter, der Priester von Midian hatte 7 Töchter. Sie kamen zum Brunnen. Sie wollten Wasser für die Schafe holen. Siebzehnter, andere Hirten kamen. Sie vertrieben die Töchter. Mose stand auf. Er half den Töchtern. Er gab ihren Schafen Wasser. Achtzehnter, die Töchter gingen zu ihrem Vater Regel. Er fragte, warum seid ihr so früh hier? Neunzehnter, sie sagten, ein Mann aus Ägypten half uns. Er schützte uns vor den Hirten. Er holte Wasser für die Schafe. Zwanzigster, er sagte zu seinen Töchtern, wo ist der Mann? Warum habt ihr ihn dort gelassen? Ladet ihn zum Essen ein. 21. Mose wollte bei dem Mann bleiben. Der Mann gab Mose seine Tochter Zippora. Sie wurde Moses Frau. 22. Zippora bekam einen Sohn. Er nannte ihn Gershom. Mose sagte, ich bin ein Fremder hier. 23. Nach langer Zeit starb der König von Ägypten. Die Israeliten litten unter der Arbeit. Sie schrien zu Gott um Hilfe. 24. Gott hörte ihr Schreien. Gott dachte an sein Versprechen. Er hatte es Abraham, Isaak und Jakob gegeben. 25. Gott sah die Israeliten. Er zeigte sich ihnen.